Abschnitt 44 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wie wohl du bist. O Nacht, du Gleichgewicht der kühlen Tage, du Obhut der Zerrissenen im Blut, kannst du begreifen, dass ein Ding nun ruht, unangetastet in gerader Lage. Wie wohl du bist, es ist nicht laut zu sagen, was von dir ausgeht, süß in uns hinein, denn immer noch schlägt eine Welle Stein um dieses Haus und horcht ins Uhrenschlagen. Und weil wir das Getriebe nicht erweichten, das herrisch war in Stunden Fron und Schweiß, und weil die angeschwemmten Stücke Eis nur unsere Haut, nicht unser Herz erreichten, ist nur ein Hass in jeder Strömung draußen und schwillt mit denen, die vorübergehen und mit Laternen in die Fenster sehen, hindrängend uns nach außen. Wie wohl du bist, wir müssen dich gebären, mit Schmerzen erst, und sind noch sehr verstört, bang, dass uns noch das taube Dunkel hört, wenn die Gehirne sich zur Einfalt klären. Es betet wer, geliebte Augen sind von Kummer bedrängt und klingen mit dem Beter an. Weint es nicht hinter uns? Und wo begann mit einem Mal die Träne und der Schlummer? O Morgen, der uns tief zu Täufern weiht, von euch zu reißen die durchbluteten Schleier, endlich ergrimmen Fäuste dem Befreier und hauen Stufen in die Zeit. Ende von Wie wohl du bist, aufgenommen von Margot.